On and on, while the music played. But I always knew it had to end this way. Someday, oh, dancing girl, those who dance and sing must leave love alone, waiting in the wings. When the curtain calls, and it will, I know, you will leave my arms and go on with the show. I know. Im Soundcheck geht es heute ausschließlich um Lieder, die von Jimmy Webb komponiert worden sind. Nach Richard Harris, Dancing Girl, bis zu den Nachrichten noch einmal die Fifth Dimension. Wiederum von ihrem Album The Magic Garden, 1967 geschrieben und arrangiert von Jimmy Webb. Und gleich The Girls Song. Das klingt fast wie eine Art Studio in der Art eines Burt Bacharach, eines anderen ganz populären Songschreibers jener Jahre. Aber es ist von Jimmy Webb, wie auch alles im zweiten Teil des heutigen Soundchecks nach den Nachrichten, dann noch bis 3 Uhr. Deutschlandfunk.